Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. Wir sind hier live. Seid geduldig auf Instagram. Wir müssen YouTube zum Laufen bringen. Also habt Geduld. YouTube funktioniert noch nicht. YouTube will sich einloggen, aber wir sind eingeloggt. Wir sehen nur kein Bildschirm. Okay, wenn es nicht funktioniert, tut es mir leid. Wir haben keinen Techniker hier. Heute haben wir das live mit Fragen und Antworten. Reinhard wird Gracie und mich übersetzen. Para mim, para Gracie. Danke, Leute. Ich habe die Ehre, diese beiden hübschen Ladies zu übersetzen. Okay, weil Debbie so fantastisch ist und ich ihr immer vertraue, werde ich genau das tun, was sie gesagt hat. Ich werde für sie und Gracie übersetzen. Wer fängt also an zu lernen? Debbie, du oder Gracie? Zuerst müssen wir mal willkommen zurück, Gracie, sagen. Sie war so lange weg. Also sprich, Liebling, ich werde übersetzen. Ich spreche später. Nur zu, fang du an. Okay, willkommen, willkommen, willkommen an diesem wunderschönen Montagmorgen. Wir werden Fragen und Antworten machen. Das ist unser Montag mit Debbie. Schauen wir, was wir haben. Wie immer geben wir Debbie die Freiheit, die Fragen zu beantworten, die sie beantworten möchte. Und wenn Debbie die Frage nicht beantworten möchte, werde ich sie beantworten. Und wenn ich es nicht tue, dann muss es Gracie machen. Und wenn Gracie es nicht tut, dann haben wir heute Studio-Zuhörer. Eine unserer liebsten Personen auf der ganzen Welt. Adriana, unsere Anwältin für Brazilian Kids Care und unsere EPS-Studentin bzw. Absolventin. Okay, hier ist die erste Frage. Liebe ist eine Entscheidung, aber auch eine Leidenschaft. Was ist es nun, eine Entscheidung oder eine Leidenschaft? Love is a choice, but also a passion. So, is this for a certain reason? So look. Also schau. No, love is a choice, but it's also a passion. So it's a choice, but it's also a passion. So what is it, a choice or a passion? So that's a question that the person has. Não, a pergunta é, o amor é uma escolha. Right? O amor é uma escolha, mas a paixão, ela é por acaso? So, look, here's what I think we have to understand. Also schau, ich denke, hier ist, was wir verstehen müssen. Love is not a passion. Liebe ist keine Leidenschaft. Oh, passion. Don't confuse that. No, verwechsle das nicht. Love is a choice. Liebe ist eine Entscheidung. Why do I say that love is not a passion? Warum sage ich, dass Liebe keine Leidenschaft ist? Because I speak in English right now. Denn ich spreche gerade Englisch. Gracie speaks Portuguese. Gracie spricht Portugiesisch. In English, we say love. In Portuguese, we say the same word. Wenn wir auf Englisch Liebe sagen, benutzen wir auf Portugiesisch dasselbe Wort. Aber ich bin nicht hier, um euch Englisch oder Portugiesisch beizubringen. Ich bin hier, um euch die Bibel zu lernen. Und in der griechischen Sprache des Neuen Testaments gibt es 7 verschiedene Wörter für Liebe. Nicht nur Liebe. Die Frage ist also, von welcher Liebe sprichst du gerade? Es gibt eine Art von Liebe, die nur Leidenschaft ist. Aber das ist nicht die Liebe, durch die wir Christen leben sollen. Wir Christen sollen in der Agape-Liebe leben. Diese Liebe hat nichts mit Emotionen oder Leidenschaft zu tun. Diese Liebe ist eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, sie durch 15 Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen, die diese Liebe beschreiben. Die Liebe ist geduldig. Das heißt, du musst dich nicht geduldig fühlen, um geduldig zu sein. Die Liebe ist gütig. Wie kannst du leidenschaftlich und gleichzeitig gütig mit einem Feind umgehen? Das geht nicht. Aber dennoch sagt Jesus, liebt eure Feinde. Das größte Problem ist also, wenn wir über Liebe sprechen, denken wir nur an unsere Sprache. Und das ist das Problem. Denk darüber nach. Wenn du aufhörst, in deiner portugiesischen Sprache zu denken, in deiner Definition von Liebe, und du gehst in die Bibel, und wenn du in die Bibel gehst, dann siehst du, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und wenn du dich entscheidest zu lieben, kommt die Leidenschaft von jemandem in sich hinein. Ich habe mich entschieden, Debbie zu lieben. Und ich bin sehr leidenschaftlich deswegen. Aber meine Liebe basiert nicht auf meiner Leidenschaft für sie. Denn falls wir eine Krise hätten, würden wir uns sonst scheiden lassen. Es macht keinen Sinn, so zu leben. Auf diese Weise lebt die Welt. Doch die christliche Liebe entscheidet sich, nach den 15 Eigenschaften zu leben, die in 1. Korinther 13 stehen. No, I'm sorry, I'm concentrating on this because I don't think it's working. Don't worry about it. There's nothing anybody can do. Ich denke, dass YouTube immer noch nicht funktioniert. Mach dir keine Sorgen, es gibt nichts, was irgendjemand tun kann. Wenn YouTube nicht funktioniert, können wir nichts machen. She was in a different world. All right. Yeah, it looks like YouTube might work. I mean, we have 22 people in there. Es sieht aus, als ob YouTube doch funktioniert. Es sind zumindest 22 Leute dort. Yeah, guys, but the sound is working. If you are not in YouTube and it doesn't work, just go on Instagram, people. Vielleicht funktioniert der Ton. Wenn ihr auf YouTube seid und es dort nicht funktioniert, geht einfach auf Instagram, Leute. Ich kann nichts machen. Oh, das ist auch eine wirklich gute Frage. Es ist eine logische Frage. Jesus lebt in mir, aber die evangelikalen Christen sagen, dass er bald zurückkommt. Wie soll ich das verstehen? Du musst Jesus als Gott und nicht als Mensch betrachten. Wo ist Jesus jetzt gerade? Die Bibel sagt, er lebt in unseren Herzen durch Glauben. Aber der Hebräerbrief sagt uns, dass er zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Doch Jesus sagte, kurz bevor er in den Himmel ging, er sagte zu seinen Jüngern, ich werde immer bei euch sein, bis ans Ende der Erde. So where is he? Wo ist er also? In heaven? Im Himmel? In me? In mir? At the ends of the earth? Am Ende der Erde? Yeah. Zu Rechten Gottes, wo ist er? Because Jesus is God, he is omnipresent. Doch weil Jesus Gott ist, ist er allgegenwärtig. So the omnipresent God, das heißt, der allgegenwärtige Gott, der Jesus ist, okay, is everywhere. Ist überall. But he will physically come back just the way the disciples saw him go. Aber er wird körperlich zurückkommen, genau wie ihn die Jünger gehen sahen. Because he's God, he can take any form he wants to. He's God. Weil er Gott ist, kann er jede Form annehmen, die er will. Er ist Gott. So if you think Jesus as a human being, of course you will be confused. Wenn du also an Jesus als menschliches Wesen denkst, ist das natürlich verwirrend. Aber er ist Gott. I love this question. People are asking such cute questions when Debbie is in the life with me. Ich liebe diese Frage. Die Leute stellen so nette Fragen, seit Debbie im Live mit mir ist. Als Ehepaar, war es leicht für euch, einander zu verstehen? Und du bist ein Prophet, Reinhard. War es leicht für Debbie, dich zu verstehen? This is a question for Debbie. I can't answer this. I will translate it into English. As a couple, was it easy for you guys to understand each other? And you are a prophet, Reinhard. Was it easy for Debbie to understand you? Sweetheart, was it easy for you to understand me? No. Liebling, war es leicht für dich, mich zu verstehen? Nein. I'm going to ask another question. Ich stelle eine andere Frage. Sweetheart, after 36 years of being married to me, is it now easy for you to understand me? Liebling, nachdem du 36 Jahre mit mir verheiratet bist, ist es nun einfach für dich, mich zu verstehen? Nein. Sehr. Men and women, I don't know if we will ever understand each other. Männer und Frauen, ich weiß nicht, ob sie einander jemals verstehen werden. Wir sollten sie entender um ein outro. It doesn't depend on understanding each other, it just depends on getting along with each other. Aber es hängt nicht davon ab, einander zu verstehen. Es hängt davon ab, dass man miteinander auskommt. We can learn to communicate. Man muss lernen zu kommunizieren. So. He's learning to express his feelings so that I understand him. Und er lernt, seine Gefühle auszudrücken, so dass ich ihn verstehe. We're still learning after 36 years. Wir lernen immer noch nach 36 Jahren. And I'm slowly learning to understand him too. Und ich lerne langsam, ihn ebenfalls zu verstehen. The better word, I guess, is to learn is to accept. Learn to accept each other rather than learn to understand. Das bessere Wort ist meiner Meinung nach lernen zu akzeptieren, einander zu akzeptieren, anstatt einander zu verstehen. Schaut. Der Fehler, den wir immer machen, ist, dass wir immer denken, um eine gute Ehe zu haben. Everything has to be the way the world tells us it has to. Muss alles so sein, wie die Welt es uns sagt. Der Mund fala que tem que ser. So think about it. Denk darüber nach. The world says if you understand each other, if you have the same interests, you can get married and marriage will be fun. Die Welt sagt, wenn ihr einander versteht und dieselben Interessen habt, dann könnt ihr heiraten und die Ehe wird Spaß machen. So then what happens? Und was passiert dann? You finally find the perfect partner. Du findest endlich den perfekten Partner. Is that perfect? Life is happy. Das Leben ist glücklich. It's wonderful. Wunderbar. Yeah, but the truth is all of us change. Aber die Wahrheit ist, wir alle verändern uns. I'm not the man that Debbie married. Ich bin nicht der Mann, den Debbie geheiratet hat. 36 years later, I'm a different person. 36 Jahre später bin ich eine andere Person. Debbie is not the same woman that I married. Debbie ist nicht dieselbe Frau, die ich geheiratet habe. Oh my God. Gott sei Dank. So what does the world say? Und was sagt die Welt dann? The world says, sorry, we don't fit anymore, and they separate. Sie sagt, tut mir leid, wir passen nicht mehr zusammen, und dann trennen sie sich. But if you would understand that our marriage is based on love. Aber wenn wir verstehen würden, dass unsere Ehe auf Liebe basiert ist, on the true biblical love, auf wahre biblische Liebe, dann würden wir alle Tage unseres Lebens, bis wir zu Jesus gehen, lernen, einander besser zu lieben und besser zu verstehen. Ich verstehe Debbie heute viel besser als vor 36 Jahren. But we must remember, it's a lifelong journey in any kind of relationship. Aber wir müssen uns erinnern, dass es in jeder Art von Beziehung eine lebenslange Reise ist. In qualquer tipo de relacionamento. But whether I understand what she's trying to say or not, I always choose to love her. Und ob ich verstehe, was sie zu sagen versucht oder nicht, werde ich mich trotzdem immer entscheiden, sie zu lieben. Continuo escolhendo amar. And she chooses to love me. Und sie hat sich entschieden, mich zu lieben. So we honor one another, we respect one another, we love one another. Das heißt, wir ehren einander, wir respektieren einander, wir lieben einander. And we learn to understand each other. Und wir lernen, einander zu verstehen. Think about it, it's not even in marriage only. Denk darüber nach, das gilt nicht nur für die Ehe. As brothers and sisters in Christ, we have to continually learn to understand one another and love one another. Als Brüder und Schwestern in Christus müssen wir ständig lernen, einander zu verstehen und zu lieben. It has to do more with open communication. Very good. Es hat mehr mit offener Kommunikation zu tun. Sehr gut. Instead of yelling at each other, just try to talk to each other. Anstatt einander anzuschreien, versucht miteinander zu reden. Okay. Oh, that's a difficult situation. Oh, das ist eine schwierige Situation. Sehr, sehr schwierig. Ist es deiner Meinung nach korrekt, wenn wir verschiedene Missbräuche von mehreren Diensten publik machen, damit andere Menschen es wissen? So, this person asked me this question. In your opinion, would it be correct if we make different abuses from different ministries public and make it, you know, like let other people know? Actually, I think my attorney should answer this question. Eigentlich denke ich, dass meine Anwältin diese Frage beantworten sollte. Sie sitzt hier. I will give you my answer and then Debbie can share her feeling. If you want, you can feel free to talk to her. Feel free, Adriana. Ich gebe euch meine Antwort und dann kann Debbie ihre Empfindung mit euch teilen, wenn sie will. Und dann kannst du auch etwas sagen, wenn du möchtest. Fühl dich frei, Adriana. God is love. Also schau, Gott ist Liebe. Yeah, God always loves. Gott liebt immer. He always offers forgiveness and kindness. Er bietet immer Vergebung und Freundlichkeit an. But God is justice. Aber Gott ist Gerechtigkeit. So God cannot intolerate sin. Und Gott kann Sünde nicht tolerieren. Because love always has to position itself. Denn Liebe muss sich immer positionieren. So what happened? Was passiert? I have to love the person who abuses. Ich muss die Person lieben, die missbraucht. I have to do this. Ich muss das tun. But I also have to protect the victims of the abuse. Aber ich muss genauso die Opfer des Missbrauchs schützen. So the biggest question is not should you make it public or not. The biggest question is what is going on in your own heart. Die größere Frage ist nicht, sollst du es publik machen oder nicht? Die größere Frage ist, was geht in deinem eigenen Herzen vor? Wenn du zornig bist, wenn du Rache möchtest, wenn du möchtest, dass diese schrecklichen Menschen bestraft werden, dann hast du ein Problem in deinem Herz, das du lösen musst. Wenn dein Herz richtig funktioniert, I believe these things have to make public. Dann denke ich, dass diese Dinge veröffentlicht werden müssen. Und ich sage dir warum. Denn nun geht es nicht mehr darum, dass ich wütend bin und Rache will, sondern ich möchte andere Menschen beschützen, die sonst auch missbraucht werden. So I personally believe, deshalb glaube ich persönlich, we need to make these things public, or we need these people need to be prosecuted for the sake of protection of the innocent victims. Dass wir diese Dinge publik machen müssen und dass diese Leute angeklagt werden müssen, um die unschuldigen Opfer zu beschützen. There are people who have been abusing others sexually and spiritually and emotionally for decades because nobody does anything. Es gibt Menschen, die andere seit Jahrzehnten sexuell und geistig und emotional missbrauchen, weil niemand etwas tut. Deshalb missbraucht der Täter immer weiter. Und ich denke, das bricht das Herz Gottes. Das ist meine persönliche Meinung. Adriana. Es publik zu machen bedeutet nicht, dass du es überall in den sozialen Medien postest, was du tust. Du gehst zu den Behörden und die Beamten werden es untersuchen und dann werden sie die richtige Entscheidung treffen. So our attorney, she's our amazing attorney for Brazilian kids care, and I totally trust her. Here's what she said. She said to turn it public doesn't mean you're going to post it everywhere in the social nets. What you're going to do is you're going to go to the authorities and the authorities will investigate and then they will make the right decision. So yes, when I said turn it public, I didn't mean go and tell everybody, but I meant it has to be. So really. At the same time, gleichzeitig hängt es davon ab, depends on what kind of abuse is happening as well. Was für eine Art von Missbrauch geschieht. Many years ago when we were in Austria, vor vielen Jahren, als wir in Österreich waren, we were part of a church which they were doing what I call beating the sheep. Gehörten wir einer Gemeinde an, die ihre Schafe schlugen, wie ich es nannte. Us, the congregation being the sheep. Also die Kongregation sind die Schafe. And I was crying out to God because I knew we were getting ready to leave, but I knew that the other ones were still going to be suffering under the abusive leadership. Und ich schrie zu Gott, denn ich wusste, dass wir kurz davor standen zu gehen, aber ich wusste, dass die anderen weiter leiden würden unter den missbräuchlichen Leitern. Und ich schrie, Gott, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas tun, wir müssen sie aufhalten. Und ich hörte sehr deutlich, wie Gott sagte, denkst du nicht, dass ich mich um meine eigenen Schafe kümmern kann? Also musste ich zugeben, ja Herr, du kannst dich um deine eigenen Schafe kümmern. Und ich hörte auf, mir Sorgen zu machen und wir gingen weg. Deshalb, wenn jeder, der in einer Kirche missbraucht wurde, die Gemeinde verlassen würde, hätten sie niemanden, den sie missbrauchen könnten. Und das ist noch ein anderer Aspekt des Themas. Ja, das ist wirklich wichtig, denn weißt du, ob wir von einem Erwachsenen reden oder einem Kind, sind zwei verschiedene Dinge. Der Erwachsene kann eine Entscheidung treffen. Aber wenn ein kleines Kind sexuell missbraucht wird, muss jemand etwas tun. Okay, machen wir weiter. Ist es möglich, eine Kirche in vier Wänden zu sein? Hör zu. Let me teach you something about church. Lasst mich euch etwas über Kirche, Gemeinde beibringen. Church is not where you meet, church is what you are. Kirche ist nicht der Ort, an dem ihr euch trefft. Kirche ist das, was ihr seid. So, church in four walls, those two things really have nothing to do with each other. Das heißt, Gemeinde in vier Wänden, diese zwei Dinge haben wirklich nichts miteinander zu tun. Think about it. Denkt darüber nach. But Reinhard, we have to meet. Ja, aber Reinhard, wir müssen uns doch treffen. Why have to meet in four walls? Aber warum müsst ihr euch in vier Wänden treffen? You can meet in the park. Ihr könnt euch im Park treffen. You can meet in a restaurant. Ihr könnt euch in einem Restaurant treffen. You can meet any place in the world. Ihr könnt euch überall auf der Welt treffen. You have to get away from this idea that church is what we do, when in reality church is what we are. Wir müssen von dieser Vorstellung wegkommen, dass Gemeinde das ist, was wir tun. Denn in Wirklichkeit ist Gemeinde das, was wir sind. Wir kamen von unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen nach Hause. Wir hatten gestern unsere Abschlussfeier. Für mich ist unsere Schule des Prophetischen eine großartige Ausdrucksform der Gemeinde. Die Leute lieben einander, sie kümmern sich umeinander und helfen sich gegenseitig. Und dann kamen wir nach Hause und wir hatten ein Treffen von Brazilian Kids Care. Wir sprachen über Projekte von Brazilian Kids Care, über Kinder, Bauarbeiten. No, I was sitting there the whole evening and in my heart I was thinking, if this is not church, then what is church? Ich saß den ganzen Abend dort und ein Teil von mir dachte, wenn das nicht Gemeinde ist, was ist Kirche dann? And then we sat around our table, I think 12 or 13 people, I don't know, it didn't count. Und dann saßen wir mit 12 bis 13 Leuten um den Tisch, ich weiß nicht genau wie viele. And I was sitting around this table and I was watching everybody having honest heart-to-heart connections. Und ich saß an dem Tisch und beobachtete alle, wie sie eine ehrliche Herz-zu-Herz-Verbindung hatten. And I was talking to our attorneys, Adriana's husband. Und ich sprach mit dem Ehemann unserer Anwältin Adriana, Alessandro. Wir saßen zusammen und unterhielten uns einfach und ich sagte, Alessandro, wenn das nicht Gemeinde ist, was ist dann Gemeinde? Gemeinsames Essen, zusammen trinken, Gemeinschaft miteinander haben, einander ehren, einander lieben. So people, church has nothing to do with four walls, church is what we are and what we live. Also Leute, Kirche hat nichts mit vier Wänden zu tun. Die Kirche ist das, was wir sind und wie wir leben. Und einander helfen. Das Treffen ist eine Konsequenz von dem, was wir sind. Das Treffen macht uns nicht zur Kirche. Ist es falsch, ein Gebäude zu haben? Es könnte sein, aber es könnte auch gut sein. If I make the building the church, it's wrong. Wenn ich das Gebäude zur Gemeinde mache, dann ist das falsch. But if I use the building so that the actual church can express itself in a great way, then it's wonderful. Aber wenn ich das Gebäude nutze, damit sich die Gemeinde auf großartige Weise ausdrücken kann, dann ist es wunderbar. Denk darüber nach. Is this house family? Ist dieses Haus Familie? Familie? No. Nein. But can the family use the house to express family life well? Yes. Aber kann die Familie das Haus nutzen, um Familienleben zum Ausdruck zu bringen? Ja. Beautiful houses and destroyed families inside beautiful houses. Es gibt wunderschöne Häuser und kaputte Familien, die in diesen wunderschönen Häusern leben. And there are beautiful families that don't have nice houses. Und es gibt wunderschöne Familien, die keine schönen Häuser haben. So people, please stop thinking that meetings and buildings equals church. Also Leute, hört bitte auf zu denken, dass Treffen und Gebäude dasselbe wie Gemeinde sind. A igual iglesia. People loving one another, caring for one another, living for each other. This is church. Leute, die einander lieben, sich um einander kümmern und füreinander leben. Das ist Gemeinde. Is it the Greek word for church, iglesia? Ist das griechische Wort für Kirche nicht Ekklesia? So that means the called out ones? Und yes. Das bedeutet die Herausgerufenen? Called out. Called out of the group. Das heißt, es ist eine Gruppe Menschen und sie sind herausgerufen. So there's like a group of people and they're called certain ones out of this group. Sim, agora eles explicaram melhor. É a palavra como assim, sair para sair de casa. Mm-hmm. Exatamente. So the ones that are called out, they're all now together, that's the church. Und diese Herausgerufenen sind nun zusammen und das ist die Gemeinde. Das ist das griechische Wort. Vielleicht hilft es dir, um es zu verstehen. Die Urgemeinde hatte dies verstanden. Jeder einzelne Mensch lebt in einem System namens Welt. Wir alle. Doch in dem Moment, in dem du Christ wirst, bist du automatisch auch Teil der Gemeinde. We don't do this. Aber wir machen das nicht. We think we're part of the church when we go to a special place that has a special sign on it, we're a member of them. But that's not true. Wir denken, wir sind Teil einer Gemeinde, wenn wir an einen bestimmten Ort gehen und eine bestimmte Zeit haben, damit wir ein Mitglied von ihnen sind, doch das ist nicht wahr. So, the church, this is the original church that Jesus built. Das ist die eigentliche Gemeinde, die Jesus aufgebaut hat. The moment Jesus becomes your Lord and Savior, in dem Moment, in dem Jesus dein Herr und Retter wird, you are now called out of the system of this world and you are called together with everybody else who is church. Wirst du herausgerufen aus dem System namens Welt und du wurdest zusammengerufen mit jedem anderen, der ebenfalls Gemeinde ist. The natural consequence is you would like to meet with these people. Die natürliche Folge davon ist nun, dass du dich mit diesen Menschen treffen möchtest. Because you don't fit anymore into that old system, bro. Denn du passt nicht mehr in das alte System namens Welt. You feel like a stranger. Du fühlst dich wie ein Fremder. So where the church expresses itself is a different story. Aber wo sich die Gemeinde ausdrückt, ist eine andere Sache. Where they meet together to praise Jesus is a different story. Wo sie sich treffen, um Jesus zu preisen, ist eine andere Geschichte. But just because people meet together, the people does not make them church. Aber nur weil Menschen zusammenkommen, macht es sie noch nicht zur Gemeinde. Yes. Haben sie sich nicht früher auf den Berggipfeln getroffen? Ja. Ich sage immer zu den Leuten, meine Lieblingsgemeinde ist mein Haus. Eine ganze Reihe Menschen, die zusammenleben. Das heißt, Gracie und ich sind Teil derselben Ortsgemeinde. Wir lieben einander, wir kümmern uns umeinander, wir vergeben einander, wir helfen einander. Und es gibt Zeiten, wenn wir zusammensitzen und sagen, hey, lasst uns Jesus zusammen preisen. Aber was bedeuten diese Treffen, wenn wir keine Gemeinde leben? Es bedeutet nichts. Somebody is asking how they can be baptized by me. Well, you can't. Jemand fragt, wie er von mir getauft werden kann. Tja, das geht nicht. Mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich wünschte, er hätte 50 Stunden, aber er hat es nicht. Nein, er hat es nicht, sagt Debbie. So, I'm sorry, I can't. Debbie sagt, er hat es nicht. Also tut es mir leid, ich kann nicht. Jeder kann dich taufen. Ja genau, vielleicht macht es Debbie. Jeder, der um dich herum ist und der Jesus kennt, kann dich taufen. Das stimmt. Es muss kein Pastor sein. Hier diese Frage, sie ist sehr... Hast du ein prophetisches Wort für die Wahl in Brasilien und hast du eine Meinung dazu? Ja, das habe ich. Ich habe ein prophetisches Wort und ich habe eine Meinung darüber. Das prophetische Wort und meine Meinung decken sich. Der Retter von Brasilien ist weder Bolsonaro noch Lula, es ist Jesus. Also mach dir weniger Sorgen um Politik und mehr über Jesus. Wenn du in den letzten Monaten dieselbe Menge Zeit verbracht hättest, am geheimen Ort mit Jesus, dem Heiligen Geist und der Bibel, würde es dir sehr gut gehen. Wenn du dieselbe Zeit benutzt hättest, die du mit Nachforschungen, dem Lesen der Nachrichten und dem Hören auf all die politischen Stimmen verbracht hast, wenn du dieselbe Zeit mit Jesus alleine in der Stille verbracht hättest, dann hättest du Frieden, du hättest Hoffnung für die Zukunft, du hättest keine Angst, wer im Palast in Brasilia sitzt, und du hättest das Reich Gottes auf dieser Erde ausgebreitet. Das ist mein prophetisches Wort und meine Meinung. Zusammen mit der Gemeinde. Da habt ihr es. Keys of the kingdom are in the hands of the church, not in the political government. When will the Christian understand that? Leute, die Schlüssel des Reiches Gottes sind in den Händen der Gemeinde, nicht in der politischen Regierung. Wann werden die Christen das verstehen? Keine Gemeinde hinter einem Gebäude. Jesus ging nicht zu Herodes, der damals die politische Macht hatte, und sagte, hier, ich gebe dir die Schlüssel zum Königreich. Herodes. Sorry, desculpa, gente. Deu branco aqui. Jesus não foi a Herodes e falou para ele, aqui estão as chaves do reino. Desculpa, deu branco. So Jesus told to the politicians, hey, have the keys to the kingdom. Jesus ging also nicht zu den Politikern und sagte, hier sind die Schlüssel zum Königreich. Jesus gave the keys to the kingdom to the church. Jesus gab die Schlüssel zum Königreich an die Gemeinde. So if the church would live the way she wants to live, it doesn't matter who sits on which throne. Und wenn die Gemeinde so leben würde, wie Jesus es will, dann wäre es egal, wer auf welchem Thron sitzt. Because we would advance the kingdom wherever we go. Denn wir würden das Reich Gottes vorantreiben, wo immer wir hingehen. Okay, let's see, but there are other questions. Und das ist eine gute Frage. Während einer Fastenzeit hatte ich einen Traum, dass Hunde mich wütend angriffen. Kannst du mir das bitte erklären? In a dream, during a fast, I had a dream that the dogs, they were angrily getting at me. Can you explain this to me, please? We have the highest authority in our house in dream interpretation in the studio today. Wir haben heute im Studio bei uns die höchste Autorität für Trauminterpretationen in unserem Haus. Aber schickt ihr keine Träume, denn sie hat keine Zeit, um irgendwelche Träume zu interpretieren. Okay, mein Liebling, was bedeuten die bösartigen Hunde in einem prophetischen Traum? Stehen Hunde nicht für Religiöses? Sehr gut. Es sind religiöse Leute. Heißt das, sie knurren? Ja, knurrende, wütende Hunde. That means you're obviously doing something right. Wenn also knurrende, wütende Hunde um dich herum sind, bedeutet dies, dass du offensichtlich etwas richtig machst. Religious ones are angry at you. You're doing something right. Wenn die religiösen Leute wütend auf dich sind, machst du etwas richtig. Você então está fazendo uma coisa certa. Just keep going. Also mach weiter. Look, in Philippians chapter 3, the Bible actually literally says, beware of dogs. Schau, in Philipper 3, Vers 2 sagt die Bibel tatsächlich wörtlich, habt Acht auf die Hunde. Seja cuidadoso com os cachorros. And then it tells us what the dogs are. Und dann sagt sie uns, was die Hunde sind. He says those religious people who try to make you live by the religious law. Es heißt, das sind diese religiösen Leute, die versuchen, dich dazu zu bringen, nach dem religiösen Gesetz zu leben. And Paul says, we are the real circumcision. Und Paulus sagt, wir sind die wahre Beschneidung. And then he says this. Und dann sagt er Folgendes. We rejoice in Jesus, weil wir uns in Jesus freuen and we have no confidence in our flesh. Und wir keine Zuversicht auf unser Fleisch haben. So dogs means these religious people are trying to get you to live by their religious laws. Hunde bedeuten also, dass diese religiösen Leute versuchen, dich dazu zu bringen, nach ihren religiösen Gesetzen zu leben. And they try to intimidate you. Und sie versuchen, dich einzuschüchtern. So, well, my advice would be, mein Rat wäre deshalb, that you stand up firm and say, Jesus is the only one I follow, and I will reject any religious people around me. Dass du aufstehst und sagst, Jesus ist der Einzige, dem ich folge, und ich weise alle religiösen Menschen um mich herum zurück. I would not reject the people, but I would reject their influence upon me. Ich lehne nicht die Leute selbst ab, aber ich lehne ihren Einfluss auf mich ab. Influência deles sobre mim. Oh, that's an interesting question. I would like to find some more questions. Here. What does ambição mean? Oh, das ist eine interessante Frage, aber such noch ein paar andere Fragen. Ah, okay, das ist eine Frage für Debbie. Ich mag sie. Lesen wir diese Frage. Debbie, wie kann ich meinen Ehemann beeinflussen, dass er Ambitionen hat? Debbie, wie kann ich meinen Ehemann beeinflussen, dass er Ambitionen hat? I said, I have the opposite problem. I'm trying to influence my husband have less ambition. Ich sage nur, ich habe das entgegengesetzte Problem. Ich versuche, meinen Ehemann zu beeinflussen, dass er weniger Ambitionen hat. Tomorrow we will have been married for 36 years. Morgen sind wir seit 36 Jahren verheiratet. Und Debbie bemüht sich sehr darum, dass ich ein bisschen weniger ambitioniert bin. 36 Jahre und es hat bisher noch nicht funktioniert. Also, wenn ich jemals die Antwort finde wegen jeglichem Einfluss, dann werde ich es dir sagen. Listen. Also, hör zu. Not too long ago, Debbie came to me. Vor nicht allzu langer Zeit kam Debbie zu mir. And she said, you know, that you are the most intense person I've ever met anywhere in the world. Und sie sagte, weißt du, du bist die intensivste Person, der ich jemals auf der ganzen Welt begegnet bin. So, I have plenty of ambitions, people. Also, ich habe jede Menge Ambitionen, Leute. But when she said this to me, aber als sie das zu mir sagte, I replied to her, antwortete ich ihr, would you want to have a husband who loves you less intensely? Würdest du einen Mann haben wollen, der dich weniger intensiv liebt? She said, no. Sie sagte, nein. So, wir müssen uns einfach damit arrangieren, was wir bekommen haben. So I love Debbie ambitiously. Ich liebe Debbie also ambitioniert. Even though the question was addressed to Debbie, I'm gonna answer. Und obwohl die Frage an Debbie adressiert war, werde ich sie beantworten. I tell you why. Ich sage dir warum. Because the truth is, you can't change your husband. Denn die Wahrheit ist, du kannst deinen Ehemann nicht ändern. Neither are you supposed to change your husband. Und du sollst deinen Ehemann auch nicht ändern. So, although while we were serious and we are joking, wir meinen es also ernst, auch wenn wir gerade gewitzelt haben. I'm going to tell you something very serious now. Ich sage dir etwas sehr Ernstes. If you are trying to influence your husband to do something that he doesn't want to do, you are doing what the devil does. Wenn du versuchst, deinen Ehemann zu beeinflussen, damit er etwas tut, das er nicht tun will, dann tust du das, was der Teufel tut. One day God opened my eyes. Eines Tages hat Gott meine Augen geöffnet. The devil manipulates and controls, God leads. Der Teufel manipuliert und kontrolliert, Gott leitet. Why is it so hard for us to just accept and love one another the way we are? Warum ist es so schwer für uns, einander einfach zu akzeptieren und so zu lieben, wie wir sind? So, it is wrong to have a good conversation with your husband so that he knows how you feel. Ist es also falsch, ein gutes Gespräch mit deinem Mann zu führen, damit er weiß, wie du empfindest? Nein. Das ist gut. Du solltest ihm sagen, schau, ich habe das Gefühl, dass du keinerlei Ambition für irgendetwas hast. Das ist für mich als deine Frau sehr schwer. Do not try to push him to become something that you want him to be. Aber wenn dein Mann nach dem Gespräch nichts ändern und mehr Ambitionen haben will, dann versuch nicht, ihn zu bedrängen, damit er so wird, wie du ihn haben willst. Es gibt keine Chance, mudar a forma como ele é. The one who loves you more than anybody else. Der eine, der dich mehr liebt als irgendjemand anderes, Jesus, ist sehr ambitioniert. Also mach deine Intimität mit Jesus zur wichtigsten Sache im Leben. Aber versuch nicht, deinen Ehemann so zu machen, wie du ihn haben möchtest. Weißt du, warum ich weiß, wie schrecklich das ist? Weil ich versucht habe, Debbie so zu machen, wie ich sie haben wollte. Bis ich erkannte, genau das macht der Teufel. Er versucht uns zu manipulieren und uns zu bedrängen, damit wir so sind, wie er uns haben will. Heute spreche ich deshalb mit Debbie über alles. Und dann gebe ich ihr die volle Freiheit, sie selbst zu sein. Egal, was sie tun will, ich gebe ihr die Freiheit dazu. Das ist so wichtig in der Ehe. A lot of people ask for political stuff. I've already said what I needed to say. Viele Leute fragen wegen politischen Themen. Ich habe dazu bereits alles gesagt. How do I live abundantly in the supernatural? Wie lebe ich im Überfluss des Übernatürlichen? We're doing our event in Goiânia next weekend. Wir haben nächstes Wochenende eine Veranstaltung in Goiânia. Friday night and Saturday during the day. Freitagabend und den ganzen Samstag. And my team has decided we're going to transmit it online. Und mein Team hat beschlossen, dass wir es online übertragen. So we'll talk just about the supernatural the whole weekend. Wir werden das ganze Wochenende nur über das Übernatürliche sprechen. So go on my YouTube channel and you can see it. Und geh auf mein YouTube-Kanal und du kannst es dort anschauen. Falls es funktioniert, denn heute funktioniert es nicht. Es wird funktionieren. Schau dir diese Frage an. Das ist etwas, das wahrscheinlich viele Leute hören wollen. Ich möchte meinen Job kündigen, aber ich habe Angst. Schau. The first question is, why do you want to quit your job? Die erste Frage ist, warum willst du deinen Job kündigen? That's the first reason you have to figure out. Das ist der erste Grund, den du herausfinden musst. If you want to quit your job because you're trying to run away from a situation, my advice is don't quit your job. Wenn du deinen Job kündigen möchtest, weil du vor einer Situation davonlaufen willst, dann rate ich dir, kündige deinen Job nicht. Because you will just run away the rest of your life. Denn du wirst für den Rest deines Lebens nur weglaufen. So ask yourself honestly this question, why do I want to quit? Also stell dir ehrlich diese Frage, warum will ich meinen Job kündigen? That a question only you can answer. Das ist eine Frage, die nur du selbst beantworten kannst. The more important thing is this. Aber die wichtigere Sache ist dies. I can already tell you, not because I'm a prophet, just because I've lived long enough and I've Ich kann dir bereits sagen, nicht weil ich ein Prophet bin, sondern weil ich schon lang genug lebe und einiges erlebt habe, dass du viele Probleme haben wirst, wenn du deinen Job kündigst. Das garantiere ich dir. Weißt du warum? Weil du gesagt hast, dass du kündigen möchtest, aber du hast Angst. Angst entspricht Glauben. Also schau, wie Glauben funktioniert. I believe that the good thing will happen because that's what God says. Ich glaube, dass etwas Gutes passiert, denn Gott hat das gesagt. Which is what I believe will happen. Was ich glaube, wird passieren. Fear is just the same way. Angst funktioniert genauso. Medo, ele funciona da mesma forma. You fear that when you quit your job, you're not going to have another job, you're not going to have money, you're going to be broke. It will happen what you believe. Du fürchtest, wenn du deinen Job kündigst, wirst du keinen anderen Job finden. Du wirst nicht genug Geld haben und pleite sein. Du wirst das haben, was du glaubst. So, any choice made by fear is a bad choice. Deshalb ist jede Entscheidung, die aus Angst getroffen wurde, eine schlechte Entscheidung. Honestly learned that I make zero decisions in fear. Ich habe ehrlich gelernt, dass ich keinerlei Entscheidungen aus Angst treffe. I first fix the heart. Ich kümmere mich zuerst um mein Herz. And then I make a choice. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Do you agree, sweetie? Mm-hmm. How do we understand predestination? Wie soll ich Vorherbestimmung verstehen? Yes. I give you here a really good advice. Ich gebe dir hier einen wirklich guten Rat. Follow Mateus Correa Tepe. Folge Mateus Correa Tepe. He has excellent Bible study about the subject of predestination. Er hat eine exzellente Bibellehre über das Thema Vorherbestimmung. Only in Portuguese, right? Only in Portuguese. Yeah. Nur in Portugiesisch. In Portuguese. Yeah, only in Portuguese. Mateus is one of our spiritual sons. Mateus ist einer unserer geistlichen Söhne, very proud of. Auf den wir sehr stolz sind. And he has turned out to be an unbelievably wonderful Bible teacher. Und er hat sich zu einem unwahrscheinlich guten Bibellehrer entwickelt. And you know, I talked to him a little while ago about this very subject. Ich habe mit ihm vor einiger Zeit über genau dieses Thema gesprochen. So I know that he has got some really good teaching, so follow him and you can get in contact with him. Deshalb weiß ich, dass er ein paar sehr gute Lehren darüber hat, also folge ihm und du wirst deine Antworten finden. Schau, das ist eine Frage, die für dieses Land ebenfalls sehr wichtig ist und auch für die anderen Länder dieser Welt. Ist ein Katholik, der Maria anbetet, aber an die Kreuzigung von Jesus glaubt, gerettet? Look, first of all, I don't believe that anybody can decide who is saved and who is not saved. Schau, zuerst einmal glaube ich nicht, dass irgendjemand entscheiden kann, wer gerettet ist und wer nicht. Who are we? Wer sind wir denn? If I could make this judgment, I would be God. Wenn ich dieses Urteil fällen könnte, wäre ich Gott. I believe many people who believe they're saved are not, and yet many people who don't believe they're saved or we don't believe they're saved. Ich glaube, dass viele Menschen, die glauben, dass sie gerettet sind, es nicht sind. Und dass viele Menschen, die nicht glauben, dass sie gerettet sind, oder von denen wir nicht glauben, dass sie gerettet sind, es in Wirklichkeit sind. Aber am Ende trifft nur Gott diese Entscheidung. Wir Evangelikalen sind so fokussiert darauf, den Katholiken Maria wegzunehmen. Kann ich dir eine Frage stellen? Ist ein Evangelical, der glaubt in die Crucifixion von Jesus, ist ein Evangelikaler, der an die Kreuzigung glaubt, aber gleichzeitig seinen Pastor anbetet, gerettet? Ask the question. Stell dir die Frage. The truth is that the majority of evangelicals worship their pastor just right because thought Catholics worship Mary. Die Wahrheit ist, dass der Großteil der Evangelikalen ihren Pastor genauso anbetet, wie die Katholiken Maria anbeten. Sie stellen ihn auf ein Podest. Sie glauben, dass seine Fürbitte notwendig ist, damit sie etwas von Gott erhalten. Sie glauben, dass er näher bei Gott ist als sie. Denk darüber nach. So viele Evangelikals machen den Pastor just the same thing that the Catholics make Mary. So viele Evangelikale machen den Pastor zu genau derselben Sache, wie die Katholiken Maria machen. So are they safe? Sind sie also gerettet? The question to ask yourself. Das ist eine Frage, die du dir stellen musst. Reinhard, but Mary is dead. Reinhard, aber Maria ist tot. I can talk to my pastor. He's alive. Ich kann mit meinem Pastor reden, er lebt. Mary is not dead. Maria ist nicht tot. How can Mary be dead. If Jesus said, who believes in me, even though he dies, he will still live. Wie kann Maria tot sein, wenn Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt? So just as your pastor's alive, so is Mary. Genauso wie dein Pastor lebt, lebt auch Maria. She just doesn't walk here on this earth. Sie wandelt nur nicht auf dieser Erde. But she's still alive because Christians don't die. Aber sie ist dennoch lebendig, denn Christen sterben nicht. Always continue to live eternally because Jesus has given them eternal life. Sie werden immer weiterleben, ewig, denn Jesus hat ihnen ewiges Leben gegeben. So first of all, let's stop judging the Catholics. Also zuerst einmal, wir müssen aufhören, die Katholiken zu verurteilen. You're not saved because you worship or you don't worship. Zweitens, du bist nicht gerettet, weil du anbetest oder nicht anbetest. Oh, no, my daughter. You are saved because you have understood in your heart. Du bist gerettet, weil du in deinem Herzen verstanden hast, that there is absolutely no other way to salvation but making Jesus your Savior and your Lord. Dass es absolut keinen anderen Weg der Rettung gibt, außer Jesus zu deinem Herrn und Retter zu machen. So when Jesus is your Savior and your Lord, you are saved. Das heißt, wenn Jesus dein Retter und dein Herr ist, bist du gerettet. That's as simple as it is. So einfach ist das. Let's find another question. Finden wir eine andere Frage. Diese mag ich. Es gibt Menschen, die sagen, dass wir das tun müssen, was in der Bibel steht, und wir dürfen nicht lauwarm sein, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also schau. The Bible is very clear in the book of Revelation. Die Bibel ist sehr klar im Buch der Offenbarung, dass wir heiß oder kalt sein müssen. Wir dürfen nicht lauwarm sein. Aber die Frage ist, was bedeutet das überhaupt? Jesus tadelte die Gemeinde, weil sie lauwarm waren. Ich glaube, lauwarm bedeutet Folgendes. Dass du dich Jesus nicht vollkommen hingegeben hast, aber du hast dich auch der Welt nicht komplett hingegeben. Du lebst in beiden Welten. Du gehst in deine Gemeinde, singst ein paar Lieder, betest ein paar Gebete, legst 10% in einen kleinen Korb. Aber dann lebst du wieder im System dieser Welt und gibst dich dem System dieser Welt hin. Du bist also weder komplett an Jesus gebunden und hingegeben, noch an die Welt. Du versuchst in beiden Leben das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Das ist lauwarm. It's like me having a girlfriend. Es ist wie wenn ich eine Freundin hätte. And then I meet Debbie. Und dann treffe ich Debbie. And then I realize she is the woman. Und ich erkenne, sie ist die Frau. So I get married to her. Deshalb heirate ich sie. I don't want to leave my girlfriend. Aber ich möchte meine Freundin nicht verlassen. So I really want to marry you. Das heißt, ich möchte dich wirklich heiraten. It's amazing what you did. You changed my life. Es ist fantastisch, was du getan hast. Du hast mein Leben verändert. Oh, Grace is my girlfriend too. Aber ich möchte Gracie noch als meine Freundin haben. Deshalb habe ich beide. Any smart woman would say, decide. Jede intelligente Frau würde sagen, entscheide dich. You look warm. Du bist lauwarm. Du bist weder komplett mit ihr zusammen noch mit mir. Was willst du eigentlich? Nach meinem Verständnis bedeutet es genau das, wenn man lauwarm ist. Auf welcher Seite bist du? Lebst du für die Welt oder für Jesus? Entscheide dich. Warum ist es für Jesus so traurig, wenn wir lauwarm sind? Because he paid a high price that he could purchase you for. Himself, and now you're still figuring out, is it him or is it the world? Denn er hat einen hohen Preis bezahlt, um dich für sich zu erkaufen. Und wir versuchen immer noch herauszufinden, ob er es ist oder die Welt. Wenn du einmal die tiefe, leidenschaftliche Liebe erlebst, die Jesus für dich hat, wirst du noch nicht einmal darüber nachdenken, ein lauwarmer Christ zu sein. Jesus will be your passion and that's the only passion you will have. Jesus wird deine Leidenschaft sein und das ist die einzige Leidenschaft, die du haben wirst. Und das ist die Gemeinde, die er aufrichtet. We're going to finish the live. We're going to give Debbie the last word. Okay. Wir beenden unser Live und wir geben Debbie das letzte Wort. As I was getting out of the shower this morning, I believe the Lord gave me a word for somebody. Als ich heute Morgen aus der Dusche stieg, hat der Herr mir, glaube ich, ein Wort für jemanden gegeben. I think it's for a woman or a girl, but if you're a guy and it applies to you, you can take it too. Ich denke, es ist für eine Frau oder ein Mädchen, aber wenn du ein Mann bist und es für dich passt, kannst du es ebenfalls nehmen. I felt very strongly that somebody is planning their suicide. Ich spürte sehr stark, dass jemand gerade seinen Selbstmord plant. And I heard the Lord say, that you're being very selfish because you're only thinking about yourself. Und ich hörte, wie der Herr sagte, dass du sehr egoistisch bist, weil du nur an dich selbst denkst. You're not thinking how this is going to hurt your family, your friends, all your loved ones. Du denkst nicht daran, wie das deine Familie, deine Freunde, all deine Lieben verletzen wird. And then I heard like this person saying, but I don't have anyone who loves me. Und dann hörte ich diese Person sagen, aber ich habe niemanden, der mich liebt. And I felt like the Lord is saying, give him 3 more months to show you how much people love you. Und ich spürte, wie der Herr sagt, gib mir 3 weitere Monate, um dir zu zeigen, wie sehr Menschen dich lieben. And in these 3 months you will find out just how many people really do love you. Und in diesen 3 Monaten wirst du herausfinden, wie viele Menschen dich tatsächlich lieben. Wow, especially God. Besonders Gott. Yes. Do you have anything, Gracie, you want to share? Yeah, wow, Gracie, möchtest du noch etwas weitergeben? Of course, right? Ja, als Debbie das erzählt hat, hatte ich ebenfalls ein prophetisches Wort für dieselbe Person. When Debbie was sharing this, I also had a prophetic word for the same person. Im Moment siehst du nur das Chaos um dich herum. In the moment you only see this mess, it's all around you. Aber ich sehe, dass Gott dich aufruft, deine Augen gegenüber diesem Chaos zu verschließen, nicht indem du unverantwortlich bist. For that towards the mess, not as an irresponsibility. Es gibt Dinge, die du tun musst und auch weiter tun musst. There are things that you have to do that you have to continue to do. Aber du musst in ihm ruhen, weil du weißt, dass er sich um dich kümmert und er wird dir das zeigen. You have to rest in him, knowing that he takes care of you and he will show you that. Und wenn du ihm vertrauen kannst, findest du eine viel größere Freude. Eine Freude, die du noch nie in deinem Leben gespürt hast, wirst du nun empfinden. Leute, wir danken euch so sehr. Und wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Daniel und ich werden hier sein. Und vielleicht kommt Gracie noch einmal zurück diese Woche. Ich denke darüber nach. Vielleicht machen wir ein prophetisches Live, nur Gracie und ich. Denn die 2 größten Propheten in meinem Haus sind Gracie und ich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist kein Prahlen, das stimmt. Die 2 prophetischsten Personen in unserem Haus sind Gracie und ich. So, wir könnten ein prophetisches Live diese Woche machen. Ja. Okay, wir machen ein prophetisches Live. Aber morgen ist Daniel zurück. Wir sehen uns, Leute.